HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Funkkolleg Musik. Im digitalen Zeitalter passt das alte Urheberrecht nicht mehr. Das Internet stellt die Rechte von Autoren, Künstlern und Musikern in Frage. Aber wie stark darf die freie Entwicklung im Netz eingeschränkt werden? Und 1, 2, 3. Eine Kampagne der deutschen Filmindustrie. Hart, aber gerecht. Happy Birthday, lieber Papa! Happy Birthday to you! Der Nachwuchs steht vor dem Knast und singt ein Ständchen für Papa. Das war super! Der hat Raubkopiert und muss nun dafür büßen. Raubkopierer werden mit bis zu 5 Jahren Freiheitsentzug bestraft. Denn, so die klare Botschaft, Raubkopierer sind Verbrecher. Mama, wann kommt Papa wieder? Noch 4-mal singen. Funkkolleg Musik. Sinfonie des Lebens. Folge 18. Wem gehört Musik? Zur Urheberrechtsdebatte. Von Martin Schramm. Die Industrie klagt über massive Umsatzeinbrüche durch Raubkopierer und will durch solche und ähnliche Kampagnen wachrütteln und aufklären. Doch die drastischen Spots stoßen auch auf heftige Kritik. Der Vorwurf, sie klären nicht auf, sondern polarisieren. Die latente Botschaft, jeder, der Inhalte aus dem Internet herunterlädt, wird zum Verbrecher. Und das halten Juristinnen wie Lina Erich von der Verbraucherzentrale Bundesverband in Berlin für völlig überzogen. Es ist im Internet ein leichtes, Urheberrechte zu verletzen, ohne dass man es überhaupt bemerkt. Das liegt an verschiedenen Gründen. Zum einen, dass das Urheberrecht mittlerweile so kompliziert ist, dass die Verbraucher und Nutzer gar nicht mehr verstehen, was sie eigentlich dürfen und was sie nicht dürfen. Und es auch ein Stück weit eine Kultur geworden ist. Also wenn man jetzt sich auch überlegt, soziale Netzwerke und verschiedenste Plattformen, die gerade davon leben, dass dort Inhalte eingestellt werden. Also von daher, es geht schon darum, dass man Urheberrechte wahrt und auch Respekt davor hat, vor dieser schöpferischen Leistung. Aber es darf nicht sein, dass Verbraucher, die rein privat handeln, als Verbrecher bezeichnet werden. Kampagnen wie Hart, aber gerecht zeigen also vor allem eines: wie polarisiert die Debatte um das Urheberrecht inzwischen ist, wie groß die Gräben zwischen den Kreativen, der Industrie und den Verbrauchern geworden sind. Statt Klarheit und Transparenz herrscht Verunsicherung. Über eine Gesetzeslage, die de facto weder Urheber noch Nutzer wirklich durchschauen, meint Philipp Otto von der Urheberrechtsplattform iRights.info. Das Urheberrecht war früher ein Recht, das insbesondere für Vollprofis gemacht wurde. Das waren professionelle Musiker, professionelle Filmhersteller, professionelle Plattenlabels. Das Urheberrecht war auf die ganze Diskussion und die Anwendung der Digitalisierung überhaupt nicht vorbereitet. Jetzt trifft so ein sehr spezifisches Recht auf den allgemeinen und normalen Nutzer. Das Recht ist dafür nicht vorbereitet. Weder von der Struktur noch von den Voraussetzungen, die es haben müsste, noch von der Verständlichkeit und auch nicht von der Sprache. Und das ist ein ganz großer Clash, der nicht funktionieren kann, weil niemand das Urheberrecht versteht. Will im Netz tatsächlich keiner mehr zahlen? Oder hat es die Industrie lange Zeit auch einfach versäumt, selbst attraktive, legale Angebote zu machen? Welche Angebote brauchen wir in einer digitalisierten Welt? Und wer bestimmt die Spielregeln, nach denen dort zum Beispiel Musik und Videos genutzt und verbreitet werden können? Wie muss ein Urheberrecht aussehen, das den völlig neuen Möglichkeiten der digitalen Technik gerecht wird? Und wer werden am Ende die Gewinner und wer die Verlierer sein? Die Industrie, die Künstler und Autoren oder die Verbraucher? Kapitel 1. Alles gratis? Oder? Von Schmarotzern und Raubkopierern. Eigentlich ist die digitale Welt eine feine Sache. Ungeahnte technische Möglichkeiten haben unseren Alltag völlig verändert. Die Zeiten der mühsam erstellten, verrauschten Kassettenmitschnitte sind vorbei. Kopieren ist so einfach wie nie zuvor. Musik zu kopieren ist deshalb so leicht, weil es sich um ein digitalisiertes Produkt handelt. Florian Drücke, Geschäftsführer des Bundesverbands Musikindustrie. Das begann mit der CD, einhergehend dann später die Entwicklung von billiger werdenden Speicherplätzen, immer potenter werdenderen Brennern und dann der digitalen Revolution, dann dem, was an Datenschleudern dort im Netz vorzufinden ist. Und das ist natürlich ein Punkt, der es vielen leicht gemacht hat, 1:1 Kopien herzustellen, ohne Qualitätsverlust. Wir sprechen doch hier über Klone, wir sprechen doch nicht mehr über die Zeit, auch wenn das immer wieder gerne ins Feld geführt wird, wir sprechen doch nicht über die Zeit, in der ein Hörer etwas aus dem Radio mit Qualitätsverlust aufnimmt, dann das auf Kassette durchnudelt und irgendwann dann doch beschließt, sich Vinyl zu kaufen. Es sind vor allem die eben erwähnten Datenschleudern im Netz, die der Industrie Kopfschmerzen bereiten. Sogenannte Sharehoster oder Cyberlocker. An sich legale Online-Speicher, die Nutzern Platz für größere Datenmengen zur Verfügung stellen, um Bilder, Filme und Musik hochzuladen. Online-Speicher, in denen aber oft massenweise Material gespeichert wird, um es illegal zu kopieren, zu tauschen oder gar zu verkaufen. Oft werden die Angebote von Mafia-ähnlichen Organisationen betrieben, mit Sitz in Ländern wie Russland, der Ukraine oder Kolumbien. Strafverfolgung? Kaum möglich. Doch aus Sicht von Florian Drücke vom Bundesverband Musikindustrie geht es nicht nur um kriminelle Banden. Es geht auch um das Verhalten privater Nutzer. Weil viele dieser Systeme darauf bauen, dass Private mitwirken und dass Private diese Datenschleudern bedienen und dass Private, wie zum Beispiel bei den Tauschbörsen, eben sich als Uploader betätigen, dort aktuelles Repertoire möglichst schnell zur Verfügung stellen, anderen, Gleichgesinnten oder eben Cyberlocker bedienen, dort entsprechend ihre Songs hochladen und die entsprechenden Links dann weiterverbreiten. Uns geht es darum, über alle Bereiche hinweg die massenhaften Rechtsverletzungen zurückzudrängen und das natürlich durch ganz verschiedene Ansätze. Es geht uns doch nicht darum, auch das wird uns oft vorgeworfen, Menschen zu kriminalisieren. Es geht uns darum, ein Verständnis zu erzeugen dafür, dass kreative Inhalte einen Wert haben und dass wir an dieser Stelle auch in einer Situation der Defensive uns befinden. Die Musikindustrie kämpft zum Beispiel gegen intelligente Software, mit der jeder im Netz Musik von Webradios mitschneiden kann und sich sein persönliches Wunschkonzert zusammenstellen kann, ohne dafür einen Cent zu zahlen. Beziehungsweise nur ein Entgelt, das nicht die Industrie erhält, sondern Plattformanbieter im Internet. Für die Industrie ein klarer Fall von Schmarotzertum, der ihr dramatische Umsatzeinbußen beschert und daher völlig inakzeptabel ist. Da ich der Meinung bin, dass man an einer Stelle, wo mit einem Vehikel Geld verdient wird, ohne andere zu beteiligen, die maßgeblich an dem Erfolg oder an dem Werk mitgearbeitet haben, dort eine Technik zu Geld gemacht wird, unter dem Deckmantel der Privatkopie. Und das ist dann eben das, was wir Schrankschmarotzer nennen. Nichts gegen das private Zusammenstellen von einer Playlist oder von Kopien auf dem Rechner. Es geht doch hier um etwas, das Dienste gegen ein nicht geringes Entgelt dem User ermöglichen, sich als Flatrate mit Downloads zu versorgen. Und das ist unserer Meinung nach eine so deutliche Überdehnung der Privatkopie, dass wir der Meinung sind, dass das entsprechend auch gesetzlich angepasst werden sollte. Alles andere als zufrieden mit der aktuellen Situation sind auch viele Künstler. Zum Beispiel Christian Höppner vom Deutschen Musikrat. Ihm geht es allerdings nicht nur um wirtschaftliche Verluste, er sieht eine ganz grundsätzliche Herausforderung, die vor allem die Künstler betrifft und den Wert ihrer Arbeit. Und das hängt damit zusammen, dass wir einen dramatischen Verfall in der Wertschätzung von Kreativität haben, also von den Entstehungsprozessen von Kreativität und von den Produkten, die dabei herauskommen. Ich erlebe das oft bei meinen Vorträgen an Universitäten, da frage ich dann immer, wie viel hören von Ihnen Musik? Und dann melden sich natürlich alle. Und wenn ich dann die zweite Frage stelle, und wer kauft von Ihnen Musik, dann ist das ein verschwindend geringer Teil. Und das zeigt eigentlich so ein bisschen auch das Dilemma auf, in dem wir stehen. Das muss man vor der gesellschaftlichen Entwicklung sehen. Es ist, wir leben halt auch im Zeitalter der Virtualisierung, also konkret der Entdinglichung. Wenn Sie schwarz fahren, dann wird das akzeptiert, dass Sie eine Strafe zahlen müssen, jedenfalls in der Gesellschaft. Und wenn jemand beim Bäcker ein Brot klaut, dann wird auch jeder sagen, dafür muss er Strafe zahlen. Aber wenn ich einen illegalen Download mache, dann ist dieses Bewusstsein eben nicht so ausgeprägt. Und das ist etwas, was natürlich den Künstler, der von seiner Arbeit ja in der Regel leben muss und leben will, etwas, was ganz klar in eine Sackgasse geht. Kapitel 2: Schutzwelle oder der langsame Tod der Privatkopie. Aus Sicht der Industrie hat die digitale Technik das Recht auf Privatkopie regelrecht pervertiert. Ein Recht, das aus ihrer Sicht nie ein Recht war, sondern immer nur ein historisch bedingtes Zugeständnis aus der analogen Welt, aus den 60er Jahren, als man das analoge Kopieren für private Zwecke eben nicht kontrollieren, geschweige denn verhindern konnte. In der digitalen Welt sieht das nun ganz anders aus, bilanziert der Jurist Philipp Otto von der Urheberrechtsplattform iRights.info. Es wäre schön, wenn es ein Recht auf Privatkopie gäbe, dann das hieße, dass derjenige, der das Recht hat, es auch einklagen kann. Und genau dieses Recht gibt es aber nicht. Es gibt diese Privatkopie als Ausnahme im Urheberrecht, als sogenannte Schrankenregelung. Das heißt, der private Nutzer kann privat etwas kopieren in einem bestimmten Umfang. Aber er darf dabei beispielsweise keinen Kopierschutz umgehen. Und einen Kopierschutz zu umgehen, hatte man in den vergangenen Jahren sehr, sehr oft. Und das ist auch heute noch oft der Fall, dass sehr viele Werke, die urheberrechtlich geschützt sind, eigentlich kopiert werden könnten, wenn man sagen würde, okay, ich hätte ein Recht auf Privatkopie, faktisch aber nicht kopiert werden können, weil ein Kopierschutz drauf ist und dieser Kopierschutz nicht umgangen werden kann, also auch nicht geknackt werden kann. Im Klartext, für private Zwecke kopieren darf man nur dann, wenn die Industrie keinen Schutzwall installiert. Die Industrie entscheidet, wann eine Privatkopie legal ist und wann nicht. Zum Beispiel durch den Einsatz sogenannter DRM-Systeme, also einem digitalen Rechtesystem. Damit regeln die Anbieter im Online-Bereich ganz präzise, was man auf welchem Endgerät wie oft und wie lange abspielen und eben auch kopieren darf. Die Nutzer sind davon alles andere als begeistert. Auf CDs hat sich der Kopierschutz interessanterweise auch nicht durchgesetzt. Die Verbraucher haben gestreikt. Die Industrie ist eingeknickt. Für Verbraucher ist die Lage dennoch weiter unübersichtlich. Eine CD ohne Kopierschutz, die man selbst gekauft hat, darf man zwar kopieren und sogar an Bruder und Schwester oder Freunde weitergeben, man darf die Musik aber nicht ins Netz stellen und auch nicht weiterverkaufen. Und es wird noch komplizierter. Kopiert werden darf nur, was auch aus legalen Quellen stammt, also alles, bei dem keine, so wörtlich, offensichtlich rechtswidrig hergestellte oder öffentlich zugänglich gemachte Vorlage verwendet wird. Wer also glaubt, alles, was man technisch kopieren kann, darf man auch kopieren, liegt komplett daneben. Philipp Otto? Das ist im Prinzip ein trojanisches Pferd, das außen ganz schön aussieht, eine schöne Mähne hat, aber innen drin lauter Hemmschuhe lauern, die diese Privatkopie dann sehr schnell zu einem riesigen Rechtsrisiko machen, wo ich dann Gefahr laufe, in eine Urheberrechtsverletzung reinzukommen. Und der Gesetzgeber hat sich sozusagen, als er sich auf diese Formulierung eingelassen hat, hätte er wissen müssen, dass er mit dieser Formulierung nicht weiterkommen kann. Er hat sie trotzdem eingefügt. Und allein diese drei Wörter aus offensichtlich rechtswidriger Quelle, allein diese Wörter machen ein Riesenproblem im Urheberrecht aus. Denn eine raubkopierte CD samt kopiertem Booklet für 2 Euro um die Ecke auf der Straße verscherbelt, dass das eine rechtswidrige Vorlage ist, dürfte jedem sofort auffallen. Den aktuellen Blockbuster aus Hollywood, der bereits vor Filmstart im Internet angeboten wird, dürfte man ebenfalls leicht als illegale Quelle erkennen. Auch die brandaktuellen Songs von Lady Gaga oder Madonna sollten Misstrauen wecken. Doch was ist zum Beispiel mit Nachwuchsbands ohne Plattenvertrag, die ihre Musik gezielt kostenlos ins Internet stellen? Wie soll ein Verbraucher da durchblicken? Das können sie nicht. Sie haben keine Chance dazu. Wenn Sie jetzt beispielsweise sich das Werk anschauen, wissen Sie nicht, wer hat das Werk produziert? Wer hat das Werk dort eingestellt? Ist das eine Werbemaßnahme beispielsweise, dass das Werk dort steht und alle es nutzen sollen, damit sie noch was anderes kaufen? Oder ist es illegal eingestellt worden? Das können Sie nicht entscheiden. Das würde eine sehr umfangreiche Rechteklärung erfordern. Und ein Verbraucher oder Nutzer ist dazu überhaupt nicht imstande. Kapitel 3: Sanktionen oder von Abmahn- und Abschaltwellen. Während die Industrie also über Schmarotzer klagt und die Künstler über den Verfall kreativer Werte, über eine Konsummentalität, die alles zum Nulltarif abgreifen will, wissen auch viele überforderte Verbraucher nicht mehr, was sie nun dürfen und was nicht. Verbraucher, die meist keine kriminellen Absichten verfolgen. Viele scheitern bereits daran, dass sie einfach nicht mehr einschätzen können, was sie nun auf ihre eigene Webpage hochladen dürfen und was nicht. Lina Erich vom Bundesverband der Verbraucherzentralen. Folgen kann, dass der Verbraucher abgemahnt wird von dem Rechteinhaber. Das erfolgt wirklich in sehr großer Vielzahl. Man kann schon fast von Abmahnwellen sprechen. Und man bekommt dann Post von einem Anwalt, der einen bittet, die entsprechende Handlung, also das Herunterladen oder Hochladen, zum Beispiel eines Musiktitels, zu unterlassen. Das hört sich jetzt erstmal nicht so schlimm an. Allerdings ist das Schlimme, dass das immer verknüpft ist auch mit einer Unterlassungsverpflichtungserklärung, die man unterschreiben muss. Und wenn man die nicht einhält, dann kommt auch eine Vertragsstrafe. Und außerdem werden in der Regel sehr hohe Anwaltskosten und Schadensersatz geltend gemacht. Die durchschnittliche Webseite eines Jugendlichen in sozialen Netzwerken ist da schnell mehrere tausend Euro wert. Abmahnkosten wohlgemerkt. Inzwischen werden mehr als eine 500.000 solcher Abmahnbriefe pro Jahr verschickt. Private Ermittler durchforsten dazu im Auftrag der Industrie zum Beispiel Tauschbörsen nach urheberrechtlich geschützten Musikstücken. Schauen, ob Songs illegal zum Download angeboten werden. Werden sie fündig, können die Rechteinhaber von den Internetprovidern die Daten der vermeintlichen Täter einfordern. Doch nicht jede Abmahnung ist gerechtfertigt. Philipp Otto von iRights.info, der Urheberrechtsplattform. In ganz, ganz vielen Fällen ist es so, dass da Rechtsfehler drin sind, dass diese Abmahnungen rechtswidrig sind. Aus verschiedensten Gründen. Entweder der Vorwurf stimmt nicht oder das, was dort angegeben wurde, stimmt nicht. Oder beispielsweise es wurde nicht ausreichend deutlich gemacht, dass man überhaupt die Rechte vertritt oder die Abmahngebühren sind zu hoch. Und in diesen ganzen Fällen empfiehlt es sich immer, anwaltliche Hilfe zu suchen und das überprüfen zu lassen. Das Problem ist aber in diesem Bereich, dass sehr, sehr viele Leute aus Respekt vor potenziellen Kosten bei dem Anwalt oder möglicherweise aus schlechtem Gewissen oder warum auch immer heraus da nichts tun und einfach das Geld überweisen. Und wenn man einen bestimmten Prozentsatz der Personen nimmt, die einfach das Geld überweisen, lohnt sich dieses Geschäft schon so stark, dass es sehr lukrativ ist. Ob die Abmahnungen im Einzelfall gerechtfertigt sind oder nicht, das wird dann nicht überprüft. Verbraucherschützer haben daher inzwischen den Eindruck, ein an sich sinnvolles Modell ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Ein Mittel, Prozesse zu vermeiden, wird als lukratives Geschäftsmodell missbraucht und lebt davon, überforderte Verbraucher einzuschüchtern. Denn es kommt noch härter. Kann man den eigentlichen Täter nicht ermitteln, haftet im Zweifel der Inhaber des Internetanschlusses. Ob der tatsächlich selbst illegale Musik und Videos hoch- oder heruntergeladen hat, ist dabei gar nicht entscheidend. Das führt zu erstaunlichen Urteilen. 4. Januar 2010, 9 Uhr, 10 Minuten und 57 Sekunden. Über einen Internetanschluss wird in einer Tauschbörse ein raubkopierter Film über Hooligans illegal zum Download angeboten. Inhaber des Anschlusses? Eine pflegebedürftige Rentnerin, die zum Tatzeitpunkt gar keinen PC besitzt. Sie erhält eine Rechnung über 651,80 € Abmahnkosten. Als sie sich weigert zu zahlen, wird sie vom Amtsgericht München schließlich per Urteil dazu verdonnert. Verbraucherschützerin Lina Erich. Jetzt die Rentnerin ohne PC ist jetzt wirklich auch nochmal eine neue Qualität. Aber was wir oft haben, sind wirklich auch Eltern, die als Anschlussinhaber für die Kinder haften. Und da ist auch die Frage, was kann man den Eltern zumuten? Also natürlich gehört es dazu, dass Eltern auch eine gewisse Medienkompetenz ihren Kindern vermitteln und da auch gucken. Aber man kann nicht sozusagen eine komplette Überwachung des Kindes erwarten, was das im Internet tut. Also das ist einfach gar nicht möglich. Und man muss auch sagen, Plattformen wie Facebook und auch YouTube und alle möglichen anderen Plattformen, die leben davon, dass Nutzer Inhalte einstellen. Und diese Inhalte, ja, sind meistens urheberrechtlich geschützt. Also das Internet lebt zum Teil davon, dass man Urheberrechte verletzt. Wie könnte also eine Lösung aussehen, die einerseits Urhebern hilft, ihre Rechte durchzusetzen, andererseits aber Verbraucher nicht pauschal kriminalisiert? Ein Vorschlag, das sogenannte Three-Strikes-Modell. Nutzer sollten nicht sofort kostenpflichtig abgemahnt werden, sondern zunächst ein- oder sogar zweimal nur verwarnt werden. Erst beim dritten Mal sollen dann Sanktionen folgen. Das klingt vernünftig. Angedroht werden dann entweder eine Drosselung der Zugangsgeschwindigkeit oder sogar eine Zwangsabschaltung bis hin zum Schreckensszenario lebenslang offline. Das sorgt weniger für Begeisterung. Ein Warnhinweismodell, so wie es im Moment von den Rechteinhabern angedacht ist, ist für uns kein gangbarer Weg, weil die Internetzugangsprovider müssten dann automatisiert sämtliches Nutzerverhalten kontrollieren, protokollieren, aufzeichnen. Das ist aus verfassungsrechtlichen Gründen, also Stichwort Fernmeldegeheimnis, aber auch aus datenschutz- und persönlichkeitsrechtlichen Gründen nicht vereinbar. Also insofern ist das für uns kein gangbarer Weg dieser automatisierten Warnhinweismodelle. Nutzer zu überwachen, ohne dass es einen Anlass gibt, ihr Verhalten zu protokollieren, sie automatisiert zu verwarnen und schließlich von der Leitung abzuklemmen, für viele klingt das nach Zensur und Totalüberwachung. Auch die Provider sind nicht begeistert. Sie müssten den Nutzer mit großem Aufwand genau auf die Finger schauen und am Ende als Richter und Vollstrecker in Urheberrechtsfragen auftreten. Doch es gibt auch andere, weniger überwachungsintensive Ansätze. Kapitel 4 Alternativen, oder? Flatrate statt Big Brother. Statt als Nutzer für jeden Song einzeln zu zahlen, um ihn legal nutzen zu können, könnte jeder Nutzer eine Art Pauschale zahlen. Eine Art Flatrate für Kultur, erläutert der Berliner Medienwissenschaftler Volker Grasmuck. Die Kultur-Flatrate setzt auf das Vergütungssystem, das wir heute bereits kennen für die Privatkopie. Auch hier wird pauschal mit dem Kauf eines Kopiergerätes oder eines Lehrmediums ein bestimmter Betrag bezahlt und über die Verwertungsgesellschaften an die Berechtigten ausgeschüttet. Ohne dass nochmal genau geguckt wird, welches Musikstück ist denn jetzt auf diesen CD-Rohling gebrannt worden und genau für dieses Musikstück muss bezahlt werden und der Rechteinhaber dieses Musikstückes muss dann auch den entsprechenden Betrag bekommen. Der Vorteil? Der ganze Überwachungsapparat würde wegfallen. Das Problem Datenschutz wäre gelöst. Zusätzlich würde erhoben, wie viele Stücke in einem Zeitraum aus dem Internet heruntergeladen worden sind, um einzelne Komponisten und Urheber dann entsprechend höher zu vergüten. Und das wäre ein zusätzlicher Mechanismus, der diese Pauschale wesentlich gerechter, wesentlich effizienter, technisch handhabbarer auch macht. Nicht zuletzt, weil Nutzer keinen Anreiz haben zu betrügen, denn sie bezahlen eine Pauschale von beispielsweise 5 € pro Monat und dürfen dann herunterladen, so viel sie möchten. Das heißt, sie haben auch gar keinen Anreiz vorzugaukeln, dass sie weniger heruntergeladen haben, als sie tatsächlich heruntergeladen haben. Und insofern ist auch das Angriffsrisiko auf ein solches System wesentlich geringer als jedes DRM-System, das natürlich die Aufmerksamkeit auf sich zieht und beim ganz offensichtlich vielen Menschen einen sportlichen Ehrgeiz weckt, um diese Systeme zu knacken. Viele Kritiker halten diesen Ansatz allerdings für eine Utopie, sprich für praktisch kaum durchführbar. Kapitel 5: Jenseits der Mauer oder Kultur statt Konsum. Das Urheberrecht ist kräftig ins Wanken geraten. Und die Vorstellung, es fit zu machen für das digitale Zeitalter, sie könnten unterschiedlicher kaum sein. Doch weder durch Gesetze noch durch technologisches Wettrüsten, also durch immer höhere Schutzwelle, wird sich das Problem lösen lassen. Raubkopierer werden mit bis zu 5 Jahren Freiheitsentzug bestraft. Auch nicht durch vermeintliche Aufklärungs- und Drohkampagnen aller hart, aber gerecht. Mama, wann kommt Papa wieder? Noch 4-mal singen. Christian Höppner vom Deutschen Musikrat hält derartige Aktionen daher auch für ziemlich eindimensional. Sie zielen immer darauf ab, auf die Mauern, die wir aufgebaut haben, um das Urheberrecht zu schützen. Die Mauern werden aber nie hoch genug sein, dass sie nicht irgendeiner überwindet. Und deshalb ist das eben nur der eine Teil. Und der andere und wichtigere Teil ist im Grunde genommen die Aufklärung darüber, dass wir dringend mehr Kreativitätsbildung in unserem Land brauchen. Deutschland rühmt sich dazu, zu einer Wissensgesellschaft zu mutieren. Ich sage mal, es fehlt die Forderung, dass wir auch das ist die eine Seite der Medaille, dass wir auch zu einer Kreativgesellschaft uns entwickeln müssen. Und wenn wir das zum Ziel setzen, gesamtgesellschaftlich, dann hätten wir, denke ich, auch eine Chance, stärker die Potenziale zu suchen, zu finden und auch in die Potenziale, die ja jeder Mensch mitbringt, zu investieren. Sprich, wenn Menschen im Netz immer weniger bereit sind, für Musik zu zahlen, wird man sie durch Drohungen allein nicht zum Gegenteil bewegen. Wer der Alles-Gratis-Mentalität etwas entgegensetzen will, der muss viel früher ansetzen. Das ist ein Prozess, der natürlich dadurch ausgelöst wird, dass immer weniger Menschen die Erfahrung machen, wie ist es eigentlich, wenn ich kreativ bin, sondern sie sind in einer Konsumhaltung. Und da werden die Wurzeln schon in frühester Kindheit gelegt. Das hängt damit zusammen. Das geht hin bis zum ausfallenden Musikunterricht, Kunstunterricht, Theaterunterricht in der Schule, die einfach nicht mehr stattfindet. Oft jedenfalls nicht mehr stattfindet. Und das heißt, wenn ich in frühester Kindheit weder durch das Elternhaus noch durch eigene Erfahrung mal mitbekommen habe, wie es ist, etwas zu basteln oder ein Lied zu singen, ein Musikinstrument zu spielen, in diesen ja doch langwierigen, langfristigen Prozess einzusteigen, dann kann ich das auch nicht wertschätzen. Doch es gibt bereits interessante Versuche, diesen Trend umzukehren. Zum Beispiel Initiativen, bei denen Schüler selbst kreativ werden. Zum Beispiel gemeinsam ein Musical komponieren. Und dann in der Pause von den Mitschülern gefragt werden, du, das finde ich ja ganz toll, den Song, den du da komponiert hast, schick mir den doch mal rüber. Und dann habe ich selbst mehrfach erlebt, wie diese Jugendlichen, die nun etwas komponiert hatten und da viel auch Zeit drauf und auch Aufwand hatten, dann ganz empört waren und haben gesagt, naja, aber für umsonst kann ich dir das nicht schicken. Ich habe mir ganz schön viel Zeit investiert. Das heißt, da wird ganz schnell deutlich, wir müssen sie berühren, wir müssen sie mit den Künsten wirklich konfrontieren und ihnen ermöglichen, Erfahrungen zu machen in ihrem Bereich. Und das fehlt ganz massiv. Dass sich derartige Kreativinitiativen tatsächlich landesweit durchsetzen und so ein ganz neues Bewusstsein im Umgang mit dem Urheberrecht schaffen, ist allerdings eher fraglich. Auch, dass die nächste Reform in Deutschland, der sogenannte dritte Korb zum Urheberrecht, endlich all die offenen Probleme lösen wird, darf man getrost bezweifeln. Doch wie heißt es so schön im Spot der Filmindustrie? Noch 4-mal singen. Und selbst das dürfte kaum reichen. Wem gehört Musik? Zur Urheberrechtsdebatte. Das war die Folge 18 des Funkkollegs Musik, Sinfonie des Lebens. Autor war Martin Schramm. Unter funkkolleg.de können Sie alle bisherigen Sendungen des Funkkollegs als Podcast nachhören. Bei funkkolleg.de finden Sie auch einen Hinweis zur begleitenden Website funkkollegmusik.de. Die Website enthält zum Thema jeder Sendung vertiefende Informationen für alle die, die mehr wissen wollen. Außerdem gibt es dort erste Angaben zur Präsenzklausur im Juni 2012. Zum Funkkolleg Musik ist unter dem Titel Sinfonie des Lebens im Schott Verlag ein Begleitbuch erschienen mit ergänzenden Texten zu den einzelnen Themen des Funkkollegs Musik in HR2 Kultur. Das Buch kostet 17,99 € und ist im Buchhandel erhältlich und ab Mai wird im gleichen Verlag der Ergebnisband mit den Manuskripten der Sendungen erhältlich sein.